Ich habe den Vortrag in zwei Teile gegliedert. Zuerst möchte ich die sozioökonomischen Rahmenbedingungen in Mittelosteuropa umreißen und den Krisenverlauf in der Region schildern. Die knappe Darstellung des Krisenverlaufs soll vor allem einen differenzierten Blick auf diese mittelosteuropäischen Länder ermöglichen, da die Krise hier sehr unterschiedliche Verlaufsformen angenommen hat. Im zweiten Teil werde ich mich bemühen, die wichtigsten politischen und sozialen Reaktionen auf das Krisengeschehen in Osteuropa darzulegen. Besonderes Augenmerk wird hier auf den Anstieg der Rechten gelegt werden, der sich in Wahlerfolgen wie auch zunehmender Militanz gegenüber Minderheiten und politischen Gegnern äußert. Der Schwerpunkt dieses zweiten Teils wird auf der Situation in Ungarn wie auch auf den militanten Antiziganismus liegen, der in weiten Teilen Mittelosteuropas inzwischen konsensartigen Charakter angenommen hat. Vielleicht sollten wir eingangs noch eine kurze geografische Bestimmung des Gebiets durchführen, das Thema dieses Referats ist. Wenn ich von Mittelosteuropa spreche, dann meine ich die Länder, die in zwei Erweiterungsschüben der Europäischen Union in 2004 und 2007 beitreten konnten. Dieses Zwischeneuropa erstreckt sich vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer. Es trennt die europäische Hegemonialmacht Deutschland von der russischen Einflusssphäre, die ja im Westen Belarus und die Ukraine umfasst. Diese Definition von Mittelosteuropa erfasst also die baltischen Staaten, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Slowenien. Kommen wir nun zum ersten Teil meiner Ausführungen. Es ist, Osteuropa spielt ja innerhalb der Linken nicht keine allzu große Rolle innerhalb der linken Diskussion, aber es hat sich auch innerhalb der westdeutschen oder der westeuropäischen Linken durchgesetzt, dass dieses Mittelosteuropa nach dem Zusammenbruch des Stadtsozialismus zu einer Peripherie des westeuropäischen Zentrums zugerichtet wurde. Hierunter ist in einem umfassenden Sinne die Umformung dieser osteuropäischen Ökonomien entlang der Verwertungsinteressen westeuropäischen Kapitals zu verstehen. Bevor diese ehemals staatssozialistischen Volkswirtschaften der Europäischen Union als scheinbar gleichberechtigte Mitglieder beitreten konnten, wurden sie jeglicher eigenständigen ökonomischen Potenzen beraubt. Dieses geschah vermittels einer doppelten Enteignung dieser Volkswirtschaften, die zumeist unter dem Stichwort der Schocktherapie zusammengefasst wird. Zum einen fand bei der Systemtransformation eine Vernichtung der breit verteilten Ersparnisse der dortigen Bevölkerung in Geldform statt. Nach der totalen Preisfreigabe ab 1990 setzte in nahezu allen osteuropäischen Transformationsstaaten eine Hyperinflation ein. Diese zerstörte einen Großteil der Ersparnisse der Lohnabhängigen, was de facto zu deren Enteignung führte. Im Gefolge dieser Entwertungswelle konnten dann die Währungen der osteuropäischen Länder an den US-Dollar oder an die D-Mark gekoppelt werden, was die Grundlage der Investitionstätigkeit westlichen Kapitals in diesen Volkswirtschaften bildete. Neben dieser Enteignung der Lohnabhängigen vermittels ausufernder Inflation fand auch eine Enteignungswelle der gesamten industriellen Basis dieser Länder auf volkswirtschaftlicher Ebene statt. Diese zweite Enteignung wurde durch eine schockartige Öffnung der osteuropäischen Binnenmärkte erreicht. Hierdurch konnten die maroden osteuropäischen Unternehmen binnen kürzester Zeit niederkonkurriert werden. Die interessantesten Filetstücke aus der Konkursmasse des Staatssozialismus wurden hingegen vom westlichen Kapital übernommen. Als Beispiele seien hier natürlich die tschechischen Skoda-Werke, der polnische Süßwarenhersteller Wedel oder der rumänische Fahrzeughersteller Dacia genannt. Im Endeffekt wurden so alle osteuropäischen Volkswirtschaften eines eigenständigen ökonomischen Rückgrats, eines im Heimbesitz befindlichen Industriesektors beraubt. Fast alle wichtigen Unternehmen in nahezu allen mittelosteuropäischen Staaten befinden sich im Besitz westlicher Industriekonzerne. Es fand also de facto eine Deindustrialisierung dieser Region statt, die mit dem Verlust jeglicher autarken technologischen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten einherging. Stattdessen konnten europäische Konzerne die gesamte Region sukzessive zu einer verlängerten Werkbank umformen. Die noch in der Periode des real existierenden Sozialismus gut ausgebildete Arbeitschaft, die sich einem massiven Verelendungsschub ausgesetzt war, war prädestiniert dafür, die arbeitsintensiven Produktionsschritte innerhalb der globalen Fertigungsabläufe westlicher Konzerne für einen Hungerlohn zu übernehmen. Weite Teile Osteuropas verkommen so zu einem Billiglohnstandort. Einerseits konnte also westliches Kapital Osteuropa als Absatzmarkt gewinnen, indem die heimische Konkurrenz noch in der Transformationsphase vernichtet werden konnte. Andererseits fungierte die Region als Investitionsstandort, bei dem die besten Betriebe übernommen und arbeitsintensive Produktionsschritte ausgelagert wurden. Die enormen sozialen Verwerfungen, die diese Transformationsprogramme mit sich brachten, bildeten einen integralen Teil der Zurichtung Europas, Osteuropas zur Peripherie. Erst mit zunehmender Verelendung und Massenarbeitslosigkeit konnte diese Region zu einem Billiglohnstandort westlicher Konkurrenz degradiert werden. Mit jedem weiteren Verelendungsschub wurde die Verhandlungsposition von Gewerkschaften in der Region sukzessive geschwächt. Paradebeispiel ist ja die polnische Solidarność, deren Organisationsgrad sukzessive abnahm. Inzwischen weist Polen den niedrigsten gewerkschaftlichen Organisationsgrad aller europäischen Staaten auf. Der liegt, glaube ich, bei 10%. Ironischerweise konnte Europa bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise in 2008 eine immer wichtigere Rolle als Absatzmarkt spielen. Vor allem für die deutsche Industrie, für die Exportindustrie. Hier mal ganz kurz ein paar Zahlen. Die Länder Mittelosteuropas und Osteuropas haben im ersten Halbjahr 2008, also kurz vor dem Krisenausbruch, für 84 Milliarden Euro deutsche Waren aufgenommen. Diese Region, also Osteuropa, war am Vorabend der Weltwirtschaftskrise somit für die deutsche Exportwirtschaft wichtiger als die USA und als China. Es muss auf den ersten Blick angesichts der beschriebenen Entwicklung verwundern. Wie konnte eine Region, die zumeist als Billiglohnstandort westlichen Kapitals fungiert, zu einem solch wichtigen Absatzmarkt avancieren? Die Lösung dieses Rätsels liegt im Finanzsektor der osteuropäischen Staaten, der ebenfalls nahezu geschlossen vom westlichen Kapital übernommen wurde. Mit der Zeit gingen die westeuropäischen Finanzhäuser zu einer immer lockeren Kreditvergabepraxis über. Die Konsumenten und Häuslebauer in Osteuropa kamen so immer leichter an Kredite und Hypotheken. Dieses Geld floss dann in den Konsum und in den Bausektor. Es bildete sich in Osteuropa eine klassische Defizitkonjunktur heraus, bei der das Anhäufen von Defiziten konjunkturbelebend wirkt, also von Krediten und Hypotheken. Dadurch wurde ja die schuldengenerierte Nachfrage geschaffen. Dieses ökonomische Perpetuum mobile bewirkte wahre Wunder. Bis zum Zusammenbruch dieser Defizitkonjunktur konnten Lohnabhängige, die von westlichen Industriekonzernen mit einem Hungerlohn abgespeist werden, dank der Kredite westlicher Finanzkonzerne ein beachtliches Konsumniveau halten. Hier jetzt auch nochmal ganz kurz eine Zahl, um die Dimension des Ganzen zu verdeutlichen. Dieser schuldenfinanzierte Turmbau zu Babel erreichte enorme Ausmaße. Die europäischen Geldhäuser haben sich mit insgesamt 1.500 Milliarden US-Dollar zwischen Baltikum und Schwarzem Meer engagiert. Das sind also 1,5 Billionen US-Dollar. Stark exponiert sind Finanzinstitute aus Italien, Frankreich, Schweden, Deutschland, aber insbesondere Österreich. Letztere haben in Osteuropa beispielsweise Kredite in Höhe von 224 Milliarden Euro vergeben, was in etwa 3/4 der jährlichen Wirtschaftsleistung Österreichs entspricht. In der osteuropäischen Peripherie der EU etablierte sich schließlich mit der Defizitkonjunktur auch ein Defizitkreislauf. Bei diesem Defizitkreislauf wurde die von westlichem Finanzkapital per Kreditvergabe generierte Kaufkraft wiederum vom westlichen Industrie- und Handelskapital abgeschöpft. Denn selbstverständlich ist der osteuropäische Groß- und Einzelhandel längst von westeuropäischen Konzernen, von Lidl, Tesco und der Metro-Gruppe oder Plus beherrscht. Somit fließt das von westlichen Großbanken geliehene Geld wieder zurück in den Westen. In Osteuropa verbleiben natürlich die Kredite mit variablen Zinsen, die dekadenlang abgestottert werden müssen. Erst unter Berücksichtigung dieser doppelten ökonomischen Marginalisierung Osteuropas, in dem warenproduzierenden Sektor wie in der Finanzsphäre, erschließt sich das ganze Ausmaß der peripheren Stellung dieser Region innerhalb der Europäischen Union. So, wir müssen hier aber differenzieren. Die Zurichtung zur verlängerten Werkbank westlichen Kapitals, wie auch die Ausbildung einer schuldenfinanzierten Defizitkonjunktur, fand in den einzelnen Volkswirtschaften Mittelosteuropas in einem sehr unterschiedlichen Ausmaß statt. Als eine Faustregel kann aber festgehalten werden, dass die Wirtschaftskrise vor allem in denjenigen Ländern besonders heftig wütete, die eine besonders starke Defizitkonjunktur ausgebildet haben. Je größer die spekulative Blasenbildung auf dem Immobiliensektor, je stärker die Schuldenaufnahme, desto schärfer der wirtschaftliche Absturz nach Krisenausbruch. Umgekehrt konnten gerade die Länder einen milderen Krisenverlauf erfahren, die besonders stark zu verlängerten Werkband westlicher und insbesondere deutscher Maschinenbauer und Automobilkonzerne zugerichtet wurden. Besonders heftig fiel der wirtschaftliche Kriseneinbruch in den baltischen Staaten, in Rumänien, Bulgarien und auch Ungarn aus. Hier auch nur ganz kurz ein paar Zahlen. Bei dieser Staatengruppe fand in den vergangenen Jahren eine teilweise zusammenbruchsartiger Wirtschaftseinbruch statt, der im Fall Lettland an die 20% des Bruttoinlandsprodukts betrug. Die mittelosteuropäischen Länder Polen, Tschechien und Slowakei mussten hingegen einen weitaus schwächeren Wirtschaftsabschwung durchstehen. Tschechien und die Slowakei erlebten einen Einbruch von etwas mehr als 4% des BIP. Polen konnte sogar gänzlich eine Rezession verhindern. Hier spielt natürlich die Überweisung der Wanderarbeiter und der ausgewanderten Lohnabhängigen aus Westeuropa eine zentrale Rolle. Das sind ja bis zu 2 Millionen, die in Westeuropa arbeiten. Ungarn bildet hier eine gewisse Ausnahme, da dieses Land sowohl eine sehr starke Defizitkonjunktur ausgebildet hat, wie auch erfolgreich zur verlängerten Werkbank, insbesondere deutscher Konzerne, umgebaut wurde. Es muss auch berücksichtigt werden, dass lange vor Ausbruch der südeuropäischen Schuldenkrise etliche Staaten Osteuropas mit Notkrediten von der Staatspleite bewahrt werden mussten. Von den hier genannten Ländern waren es Lettland, Ungarn und Rumänien, die im Gegenzug für milliardenschwere Notkredite des IWF und der EU drakonische Sparmaßnahmen realisieren mussten, die zu weiteren Fehlendungsschüben führten. Doch auch bei den sonstigen osteuropäischen Staaten, die einen milderen Krisenverlauf erfuhren, reichten die finanzpolitischen Spielräume nicht aus, um mit nennenswerten Konjunkturmaßnahmen einen raschen Anstieg der Arbeitslosenquote zu verhindern. Hier auch noch zur Orientierung ein paar Zahlen. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote unter den 10 mittelosteuropäischen Mitgliedern der EU stieg von 6,5% am Krisenvorabend in 2008 auf inzwischen knapp 11% in 2011. Zweistellige offizielle Arbeitslosenraten zwischen 20% und 12% weisen die baltischen Staaten sowie Ungarn, Polen und die Slowakei auf, während Bulgarien und Tschechien knapp unter 10% verbleiben. Einen signifikanten Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region hat es bislang nicht gegeben. Auch für dieses Jahr geht zum Beispiel das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche von einem durchschnittlichen Erwerbslosenquote von mehr als 10% in Mittelosteuropa aus. Es gilt hierbei zu bedenken, dass dieser Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Region trotz der massiven Migrationswelle stattfand, die nach Beitritt dieser Länder zur EU einsetzte. Im Verlauf dieser Migrationswelle sind Millionen von Osteuropäern, insbesondere Polen und auch aus den baltischen Staaten, in die westeuropäischen Zentren auf Arbeitssuche gegangen. Bevor wir nun die gesellschaftlichen Reaktionen auf diesen doch sehr differenzierten Krisenverlauf in der Region referieren, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass den meisten Menschen in Osteuropa systemische Zusammenbrüche ja nicht unbekannt sind. Wie eingangs geschildert, verlief die Systemtransformation in Osteuropa unter sehr harten Bedingungen für die Lohnabhängigen. Solange die realen wirtschaftlichen Auswirkungen der Wirtschaftskrise noch im Rahmen halten oder nicht in eine Rezession übergingen, wie etwa in Polen, konnten kaum nennenswerte Krisenreaktionen konstatiert werden. Um nochmal beim Beispiel Polen zu bleiben. Dort erfreut sich die rechtsliberale Regierung um Ministerpräsident Donald Tusk immer noch einer relativen Popularität, während die oppositionelle extreme Rechte weiterhin marginalisiert bleibt. Tusk hat es ja das Kunststück fertiggebracht, als erster Regierungschef in der dritten polnischen Republik wiedergewählt zu werden sogar. Unzufriedenheit mit dem System äußert sich in Polen eher apolitisch, etwa mit der Zunahme der Gewalt innerhalb der großen polnischen Hooligan-Szene. In den Staaten, die von heftigen wirtschaftlichen Verwerfungen erschüttert wurden, fanden selbstverständlich bei Krisenausbruch massive Proteste und teilweise auch gewaltsame Auseinandersetzungen statt. Mitunter wurden von den Gewerkschaften Generalstreiks organisiert, die aber von vornherein zeitlich strikt begrenzt waren und eher die Funktion eines Frustventils ausübten. Betroffen waren hier vor allem Estland, Lettland, Rumänien und vor allem Ungarn, wo es sogar zu tagelangen Straßenkämpfen zwischen Demonstranten und Polizeikräften in Budapest kam. Dennoch muss hier schon festgehalten werden, dass es vor allem rechtsradikale Gruppen waren, die damals in Ungarn randalierten. Insgesamt kann konstatiert werden, dass diese Phase anfänglicher Empörung über die massive Verschlechterung der Lebensbedingungen schnell verpuffte. Aus den anfänglichen, zumeist von Gewerkschaften organisierten Protesten, entwickelte sich in keinem einzigen mittelosteuropäischen Land eine dauerhafte Bewegung, die als im weitesten Sinne als fortschrittlich bezeichnet werden könnte. Von der Krise konnten nahezu ausschließlich rechtsextreme Kräfte profitieren. Einen guten Indikator für den Rechtsruck während der Krise lieferten die letzten Wahlen zum EU-Parlament. Diese Wahlen bescherten etlichen nationalistischen und faschistischen Gruppierungen Osteuropas teilweise massive Zugewinne. Als Desaster ragt selbstverständlich der Wahlausgang in Ungarn heraus, wo die militant-faschistische Partei Jobbik nahezu 15% der Stimmen erhielt. Dieser Wahlausgang kam einen politischen Erdrutsch nahe, da bei den Parlamentswahlen in 2006 diese faschistische Gruppierung gerade mal 2,2% der Stimmen erhielt. Die rechtskonservative Partei Fidesz errang schon damals hingegen einen überwältigenden Sieg von 56%. Nach den ungarischen Parlamentswahlen im April 2010 hält Fidesz inzwischen sogar eine Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament. Die rechtsextreme Jobbik konnte immerhin 13% bei den Parlamentswahlen erringen. Über eine Renaissance konnten sich auch die Rumäniens Ultranationalisten der Partido Romania Mare freuen. Diese sogenannte Großrumänien-Partei, die zu Anfang dieses Jahrzehnts zweistellige Wahlergebnisse verzeichnen konnte, befand sich im Abstieg und scheiterte bei den Parlamentswahlen in 2008 mit 3,2% an der 5%-Hürde. Nach dem Krisenausbruch konnte diese Großrumänien-Partei in 2009 wieder 7,2% Wählerzuspruch erringen. Also eine Steigerung von 4%. Die vom Populisten Vadim Tudor geführte Gruppierung ergeht sich in wilden antisemitischen Verschwörungstheorien. Sie hetzt gegen die ungarische Minderheit Rumäniens und gegen die im Land lebenden Roma. In der Slowakei konnte hingegen die nationalistische slowakische Nationalpartei, die SNS, 5,5% der Stimmen erringen. Obwohl die SNS sich von offen faschistischen Kräften distanziert, sind die nationalistischen, antiungarischen und antiziganischen Triaden ihres Parteiführers Leon Slota berüchtigt. In Bulgarien wiederum konnte die rechtsextreme Partei Ataka sogar 12% der Stimmen auf sich vereinigen. Die bulgarischen Rechtsextremen konzentrieren ihre Angriffe ebenfalls auf die Roma und die ca. 10% der Bevölkerung umfassende muslimische Minderheit Bulgariens. Diese bulgarischen Rechtsextremisten sehen sich als die letzte Bastion gegen eine halluzinierte islamische Aggression gegen Bulgarien. Dabei kann Ataka zumindest bislang auf die Duldung dieser Aggression durch die konservative Regierungspartei GERB von Ministerpräsident Bojko Borisov zählen. Borisov führt eine Minderheitsregierung und Ataka bildet die einzige Partei, die diese Minderheitsregierung auch zuverlässig stützt. Die Angriffe gegen Roma, Muslime und Flüchtlinge scheinen in Bulgarien ein ähnliches Niveau wie in Ungarn erreicht zu haben. Mitte Mai 2011 beklagte Amnesty International eine weitgehende Diskriminierung gegen die Roma, die von Nazi-Gruppen und auch vom Staatsapparat ausginge. Teilweise würden ganze Roma-Siedlungen zwangsgeräumt und abgerissen, hieß es in dem Report. Offen faschistische Gruppen konnten sich in Tschechien und Polen hingegen nicht durchsetzen. Ähnlich verhält es sich mit den baltischen Staaten. In Tschechien gelang es der aus dem Umfeld autonomer Nationalsozialisten entstandenen sogenannten Arbeiterpartei, der DS, in 2009, die 1%-Hürde knapp zu nehmen und somit von der Wahlkampfkostenrückerstattung zu profitieren. In Polen brach schon vor Krisenausbruch das gesamte rechtsextreme Spektrum weitgehend zusammen. Die rechtsextreme Liga der polnischen Familien, die zuvor noch an der Regierung Kaczynski beteiligt war, scheiterte an der 5%-Hürde. Polens Rechte weist ja die Spezifik auf, dass sie sehr stark klerikal und katholisch geprägt ist. Parteien wie die Liga der polnischen Liga der polnischen Familien speisen sich aus einem katholischen, kleinstädtischen, bäuerlichen Milieu, das inzwischen hauptsächlich aus älteren Menschen besteht. Tendenziell befindet sich somit die klerikale Rechte in Polen im Niedergang. Auf die polnische Rechte mag das Klischee des katholischen Polen noch zutreffen. In weiten Teilen der polnischen Gesellschaft nimmt aber der Einfluss der katholischen Kirche wie auch der rechtsklerikalen Ideologie spürbar ab. Für die Zukunft stellt sich hier hingegen die Frage, ob es einer modernen, in Anführungsstrichen, rechtsextremen Partei in Polen gelingt, auch junge Wählerschichten zu erschließen und den weiterhin bestehenden Ressentiments und Vorurteilen einen politisch-organisatorischen Ausdruck zu verleihen. Dies ist, wie gesagt, bislang keiner Gruppierung in Polen gelungen. Ähnlich verhält es sich mit dem Baltikum. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sowohl in Polen wie auch im Baltikum bereits das gesamte politische Spektrum sehr stark nach rechts verschoben ist. Es handelt sich de facto um extremistische Gesellschaften. Der gesamte gesellschaftliche Diskurs bewegt sich innerhalb einer rechten Hegemonie. In Polen etwa ist die Regierungspartei dem rechten Flügel der FDP programmatisch ähnlich. Die größte Oppositionspartei Polens kann wiederum mit der CSU verglichen werden. Polens Sozialdemokraten, die nicht viel progressiver als Schröders SPD sind, kämpfen mit der 5%-Hürde. Im Baltikum wiederum können Veteranen der Waffen-SS frei aufmarschieren und sich als Freiheitskämpfer staatlich sanktioniert feiern lassen. Beim derartig stark nach rechts verschobenen öffentlichen Klima fällt es explizit faschistischen Parteien offenbar schwer, sich noch überhaupt aggressiv abgrenzen und profilieren zu können. Weitere Erfolge konnte die faschistische extreme Rechte in Europa nur dort erzielen, wo sie vor Krisenausbruch bereits als Pseudo-Opposition präsent war und auch eine entsprechende nationalsozialistische Propaganda verbreiten konnte. Dieses trifft vor allem auf Ungarn zu, wo ja eigentlich seit der Systemtransformation eine Zunahme des völkischen Denkens zu beobachten ist. Hier fanden auch starke Auseinandersetzungen mit der neoliberal geprägten ungarischen Sozialdemokratie statt, die ja als williger Erfüllungsgehilfe westlicher Politikvorgaben fungierte. Diese völkische Rechte in Ungarn konnte zum einen den Krisendiskurs maßgeblich bestimmen, indem die Krisenmaßnahmen des IWF und der EU propagandistisch zur Intensivierung antisemitischer Ressentiments genutzt wurden. Die Notkredite der Europäischen Union und des Währungsfonds an Ungarn waren ja wie bekannt wie üblich mit drastischen Sparpaketen verbunden. Ungarns Faschisten argumentierten dementsprechend, dass da die Juden mal wieder das Land zu kontrollieren versuchten. Das alte antisemitische Stereotyp der jüdischen Verschwörung wurde hierbei belebt und war auch sehr wirkungsvoll. Dabei wurden nicht nur transnationale Organisationen mit der jüdischen Verschwörung in Verbindung gebracht, sondern auch die damalige sozialdemokratische ungarische Regierung, die all diese Politikvorgaben umsetzte. In der ungarischen Rechten ist also tatsächlich ein sehr starker völkischer Pseudo-Antikapitalismus zu beobachten. Den wichtigsten Faktor beim Durchbruch, beim gesellschaftlichen Durchbruch des ungarischen Faschismus, bildete aber die Minderheit der Roma in Ungarn. Die Nazi-Partei Jobbik entwickelte eine Strategie der ethnischen Spannung, die sie gegenüber dieser marginalisierten Minderheit anwendete. Mittels ihrer paramilitärischen Organisation, der ungarischen Garde, schürten die Nazis gezielt ethnische Spannungen zwischen der ungarischen Bevölkerungsmehrheit und den Roma. Laut offiziellen Statistiken werden ca. 2% der ungarischen Bevölkerung zu der Gruppe der Roma gezählt, während inoffizielle Erhebungen einen Bevölkerungsanteil von 4-10% Roma in Ungarn angeben. Jobbik und die ungarische Garde organisierten ständig Aktionen gegen angebliche Zigeunerverbrechen. Selbstverständlich wurden, wie gesagt, auch die Juden für die Krise verantwortlich gemacht, die zur Verdinglichung des raffenden Finanzkapitals imaginiert wurden. Ungarn wurde von der Wirtschaftskrise auch hart getroffen und diese Nazi-Ideologie fiel in Teilen der verunsicherten Bevölkerung auf fruchtbaren Boden. Sie bot den Ungarn konkrete Sündenböcke in der Krise an. Zumeist marschierten die Neofaschisten provokativ in den Roma-Ghettos auf. Obwohl die ungarische Garde inzwischen formal verboten wurde, marschieren sie ohne Uniform weiterhin sporadisch auf. Zudem hat eine Unzahl verschiedener neu entstandener rechtsextremer Gruppierungen und Milizen diese Strategie übernommen. Mediale Flankendeckung erhalten diese nationalen Sozialisten vom Vorsitzenden der ungarischen Arbeitgebervereinigung von Gábor Celes. Dessen Zeitungen und der Fernsehsender Echo TV bedienen exzessiv faschistische Stereotype. In Celes-Medien werden schon mal jüdische Finanzleute aus Brooklyn für die Weltwirtschaftskrise verantwortlich gemacht, die damalige ungarische Regierung als von Mossad-Leuten gesteuert denunziert und die Sinti und Roma als wilde Tiere bezeichnen, die es zu überfahren gelten. Doch auch in den bürgerlichen Medien werden die Roma oftmals als Kriminelle dargestellt. Und auch die konservative Fidesz fordert ständig ein verstärktes Vorgehen gegen Zigeunerkriminalität. In dieser mit rassistischen Untertönen angereicherten Kampagne diskutiert die ungarische Öffentlichkeit seit Ausbruch der Wirtschaftskrise verstärkt immer stärker über Zigeunerverbrechen, sogenannte Zigeunerverbrechen. Die Ungarn sind somit mit zwei Dingen seit Krisenausbruch beschäftigt. Zu verhindern, so arm wie die Roma zu sein und mit den Roma selber. Tatsächlich führen die marginalisierten und verarmten Roma den Ungarn tagtäglich vor Augen, welche Verelendung im Zuge der Wirtschaftskrise auch sie treffen kann. Jeden Tag. Die verelendeten Roma halten den Ungarn somit vor Augen, wie schnell Marginalisierung im krisengeschüttelten Kapitalismus einen jeden von uns treffen kann. Die Roma spiegeln in ihrem Elend die Ängste der Ungarn vor dem sozialen Abstieg. Es gibt zwei Hauptmomente der Verdinglichung und Personifizierung kapitalistischer Systemprozesse, die bei dieser spezifisch rechtsextremen Ideologie in Ungarn zum Tragen kommen. Zum einen, und das ist ja bekannt, sind es die Juden, die als Personifizierung und Verdinglichung des Finanzkapitals, wie auch transnationaler Institutionen wie das IWF, dienen. Dann scheinen aber auch die Roma als eine Personifizierung der Verelendungstendenzen und des um sich und der um sich greifenden sozialen Marginalisierung immer breiterer Bevölkerungsschichten zu fungieren. Eine Krisentendenz des Kapitalismus wird dann in einem rassistisch oder kulturalistisch definierten Wesensmerkmal einer Minderheit imaginiert. Hier findet also eine Personifizierung von unverstandenen Krisentendenzen des Kapitalismus statt. Der ungarische Antiziganismus erschafft sich seine eigenen Feindbilder. Die Roma werden dermaßen strikt ausgegrenzt, dass innerhalb dieser Minderheit eine sehr hohe Arbeitslosenquote herrscht, die weit mehr als 50% beträgt. Den arbeitslosen Roma, die keine Anstellung finden können, wird dann vorgeworfen, nicht arbeiten zu wollen. Das antiziganische Stereotyp des arbeitsscheuen Zigeuners findet dann anscheinend seine Bestätigung. Hierbei finden also offen rassistische und kulturalistische Argumentationsmuster Verwendung. Dabei haben die Roma selbstverständlich während des real existierenden Sozialismus ebenfalls arbeiten müssen. Sie taten dies zumeist in den riesigen Industriekombinaten, die nach der Wende reihenweise zusammenbrachen. Zwei Jahrzehnte reichten somit aus, um eine rassistische Ideologie voll zu entwickeln, die den in Sozialismus proletarisierten Roma prinzipielle Arbeitsunfähigkeit andichtet. Diese Mischung aus unverstandener Wut und blanker Existenzangst, die auf die Roma projiziert wird, lässt ein gesellschaftliches Klima entstehen, in dem Gewalt gegen die Roma toleriert, ja legitimiert wird. Innerhalb der vergangenen Jahre wurden in Roma Hunderte von rassistischen Übergriffen auf Roma verübt, bei denen schon mehrere Menschen zu Tode kamen. Der Antiziganismus scheint in der ungarischen Gesellschaft inzwischen konsensartigen Charakter angenommen zu haben. Laut Umfragen hegen an die 80% der Ungarn antiziganische Ressentiments, die mehr oder minder stark ausgeprägt sind. So inzwischen stachelt diese erfolgreiche, von Jobbik entwickelte Strategie der ethnischen Spannung auch Faschisten in anderen Ländern an. In Tschechien wurde diese Strategie von der besagten Arbeiterpartei, von der DS, bis zu ihrem Verbot propagiert. Dabei treten die Nazis ebenfalls als die Beschützer der tschechischen Mehrheitsbevölkerung von den verbrecherischen Roma auf, indem sie provokativ vor Roma-Ghettos aufmarschieren und martialisch auftretende Patrouillen organisieren. Berüchtigt ist inzwischen das Roma-Ghetto von Litvinov, wo marginalisierte und verarmte Roma Zuflucht gesucht haben. Hier lieferten sich an die 700 tschechische Faschisten eine regelrechte Straßenschlacht mit der Polizei, als sie Mitte November 2008 dieses Ghetto anzugreifen versuchten. Diese Demonstrationen gegen die Roma bilden inzwischen eine feste Aktionsform der extremen Rechten in Tschechien, wie auch in der Slowakei. Organisiert werden die Kundgebungen von der faschistischen Arbeiterpartei der sozialen Gerechtigkeit, von der DSSS, einer Nachfolgerpartei der Nachfolgerorganisation der Arbeiterpartei. An den Umzügen nehmen für gewöhnlich Hunderte von Nazis teil. Sehr oft schließen sich auch gewöhnliche Bürger an, und das auch zu Hunderten. Und sie finden fast im Wochenrhythmus statt. Wie in nahezu allen osteuropäischen Ländern haben sich die Lebensbedingungen der Roma auch in Tschechien und der Slowakei massiv verschlechtert in den letzten Jahren. Von der Schuldbank an ist das Leben der tschechischen und slowakischen Roma von Segregation und Ghettoisierung geprägt. Inzwischen leben 80.000 Roma in ghettoartigen Gemeinschaften, von denen 4/5 erst nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus entstanden sind. Das ist also ein neuartiges Phänomen. Insgesamt sollen bis zu 300.000 Roma in Tschechien leben. Die Arbeitslosenquote ist ähnlich wie in Ungarn sehr hoch. Die Roma verlieren oftmals als Erste ihre Arbeitsstellen, und sie werden aufgrund weit verbreiteter Ressentiments auch in Tschechien widerwillig angestellt. In einer ähnlich dramatischen Situation befinden sich Hunderttausende von Roma in der Slowakei, die zumeist im unterentwickelten Osten des Landes ghettoisiert sind. In Tschechien fanden ebenfalls bereits Brandanschläge auf Roma-Häuser statt, bei denen mehrere Menschen teilweise schwer verletzt wurden. Die 2008 ausgebrochene Krise scheint auch die internationale Vernetzung der osteuropäischen extremen Rechten befördert zu haben. Die meisten größeren rechtsextremen Demos in Tschechien oder Slowakei finden unter Teilnahme ausländischer Kameraden statt. Neben der ähnlichen nationalsozialistischen Ausrichtung dieser Gruppierungen spielen hierbei rassistisch oder rassisch modifizierte Konzeptionen des Ethnopluralismus eine zentrale Rolle. Im Rahmen dieser modifizierten rassistisch-pluralistischen Europakonzeption wird allen homogenen Völkern ein Existenzrecht im Rahmen ihrer angestammten Territorien zugestanden. Dieser faschistische Volksbegriff weist somit weiterhin eine starke rassistische Konnotation auf. Der Modernisierungsschub in dieser Konzeption des Ethnopluralismus besteht aber insbesondere in einem Wandel der Feindbilder. Hierbei wird der Schwerpunkt von einem national fixierten Feindbild auf einen Kampf gegen supranationale oder nicht-nationale Organisationen und Minderheiten verlagert. Diese faschistische Ideologie sieht nun die rassistisch definierten natürlichen Volksgemeinschaften in einem Kampf mit allen Kräften, die auf eine Zersetzung dieser Völker hinarbeiten würden. Ein ganzes Sammelsurium von Feindbildern, seien es die EU, das Finanzkapital, die zunehmenden Migrationsströme oder bestimmte Minderheiten wie Juden oder Roma, kann hier als einigendes Band des Hasses zwischen den faschistischen Bewegungen unterschiedlicher Länder fungieren. Zweifelsohne spiegelt diese Ideologie zum großen Teil die krisenvermittelten europäischen Integrationsprozesse wie auch die Auswirkungen der krisenhaften kapitalistischen Globalisierung rassistisch verzerrt wider. Im Augenblick ihrer scheinbaren Auslöschung scheinen den Faschisten alle angestammten Völker Europas gleich wertvoll. Grenzübergreifend will diese völkische Internationale die Volksgemeinschaften Europas von den Erosionsprozessen durch die imaginierten antinationalen Feinde bewahren. Wie sehr ein einigendes Band des Hasses zur Überwindung nationaler Animositäten zwischen diesen sich als nationalsozialistisch bezeichnenden Gruppierungen beitragen kann, wurde Anfang August 2009 in der östlichen Slowakei sichtbar. Dort konnten sich slowakische, tschechische und sogar ungarische Neonazis während einer Demonstration gemeinsam gegen die Roma-Minderheit eine Straßenschlacht mit der Polizei liefern. Bezeichnend ist insbesondere die Teilnahme ungarischer Faschisten an einer Demonstration, die von slowakischen Nazis organisiert wurde. Die Beziehungen zwischen der Slowakei und Ungarn sind ja aufgrund nationalistisch aufgeladener Minderheitenkonflikte schwer belastet. Selbstverständlich bestehen auch zwischen slowakischen und polnischen Faschisten enge Kontakte. So nahmen etwa im März 2010 Mitglieder der polnischen faschistischen Partei Falanga an den Demonstrationen der faschistischen slowakischen Gemeinschaft teil. Der Führer der Falanga rief seinen Kameraden während einer Ansprache die wachsende Gefahr seitens der antikatholischen und antinationalen bürokratischen Diktatur der Europäischen Union in Erinnerung. Auch das vielleicht als ein Beispiel zum Wandel der Feindbilder dieser nationalen sozialistischen Gruppierung. Dieser rechten Vernetzungsprozesse befördert, wie bereits erwähnt, insbesondere der geschilderte Erfolg der ungarischen Jobbik, deren militante antiziganische Strategie von den faschistischen Gruppierungen in Tschechien, Slowakei, Ungarn und Bulgarien kopiert wird. Die Minderheit der Roma dient hier als das gemeinsame, handgreifliche Feindbild, als das verbindende Band des Hasses, das diese braune Kooperation in Pogrom und Hetze auch konkret werden lässt. Es sind somit vor allem militant-faschistische Gruppierungen der extremsten Rechten, die krisenbedingt die Herausbildung europäischer Organisationsstrukturen in Osteuropa vorantreiben. So, zum Abschluss meines Referats möchte ich nochmal die Perspektive wechseln und kurz die Reaktion der europäischen Regierungspolitik auf die Krise referieren. Mit einer einzigen Ausnahme haben alle Regierungen Mittelosteuropas die Instruktionen Brüssels und des IWF während der Krise widerstandslos ausgeführt. Diese Ausnahme bildet selbstverständlich die rechtskonservative ungarische Partei Fidesz, die seit April 2010 im ungarischen Parlament über eine Zweidrittelmehrheit verfügt. Diese ungarische Rechtsregierung und Ministerpräsident Viktor Orban scheint den Kurs eines wirtschaftlichen Nationalismus eingeschlagen zu haben, bei dem Budapest auch in Konflikt mit etlichen europäischen Kapitalfraktionen geriet. Um bestimmte Wirtschaftszweige an den Krisenkosten zu beteiligen, führte Fidesz sogenannte Krisensteuern ein. Dabei agierte die ungarische Regierung durchaus geschickt, da von den Sondersteuern nur Großunternehmen aus der Energiewirtschaft, der Telekommunikation, der Finanzbranche, dem Versicherungswesen und dem Einzelhandel betroffen sind. In diesen Branchen, die fest an den ungarischen Markt gekoppelt sind, ist eine Verlagerung der Unternehmenstätigkeit ins Ausland kaum möglich. Bei der Ausgestaltung ihrer Krisensteuer schienen sich Ungarns Rechtsausleger auch an der Unterscheidung zwischen dem guten Schaffenden und dem bösen Raffenden Kapital orientiert zu haben, wie sie auch in faschistischer Propaganda üblich ist. Nur der produktive Kapitalismus sei wertvoll, die Spekulanten hingegen seien unnütz, tönte Orban während einer Grundsatzrede Mitte 2010. In der Tat ist beispielsweise die in Ungarn tätige Automobilbranche von der Krisensteuer ausgenommen. Die deutschen Autobauer können hingegen bei Neuinvestitionen mit Staatssubventionen in Höhe von bis zu 5% der Investitionssumme rechnen. Die Maßnahmen der ungarischen Regierung können somit auch als ein nationalistischer Versuch gewertet werden, finanzpolitische Handlungsspielräume zu gewinnen und eine eigenständige nationale Bourgeoisie zumindest in einzelnen Wirtschaftssegmenten zu etablieren, während zugleich die Rolle als verlängerte Weltwerkbank westlichen Kapitals akzeptiert wird. Dabei spiegelt der reaktionäre ungarische Nationalismus die ökonomische Wirklichkeit in Ungarn nur ideologisch verzerrt wider. Ungarns Wirtschaft befindet sich, wie schon erwähnt, tatsächlich weitgehend unter Kontrolle westlichen Kapitals. Die Regierung Orbán musste keine Klauseln über ausländische Unternehmen in ihrem Gesetzentwurf zur Krisensteuer einfügen. Tatsächlich sind fast nur westliche Großkonzerne von diesen Sondersteuern betroffen, da in Ungarn in den betroffenen Branchen schlicht kaum Großunternehmen tätig sind, die sich noch in ungarischem Besitz befinden. Es wäre aber für die westeuropäische Linke fatal, diesen ungarischen Wirtschaftsnationalismus eine, wie auch immer geartete, objektiv fortschrittliche Tendenz andichten zu wollen. Wie ausgeführt, finden sich in dieser klar reaktionären Politik Elemente faschistischer Ideologie wieder. Zudem forciert Fidesz die reaktionäre Umgestaltung der ungarischen Gesellschaft, bei der auch die ärmsten Bevölkerungsschichten immer stärker belastet und marginalisiert werden, um die Herausbildung einer einheimischen ungarischen Mittelschicht und Kleinbourgeoisie zu befördern. So, zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass in Europa tatsächlich reaktionäre Krisenreaktionen auf die Krisendynamik dominieren. Es soll freilich nicht heißen, dass nicht auch irgendwann in Osteuropa progressive Kräfte ein Gewicht gewinnen könnten. Anzeichen für breite Unzufriedenheit gibt es, wie gesagt, auch in Polen, wo insbesondere innerhalb der Fußballszene sich die weit verbreitete Frustration in Gewalt artikuliert. So, vielleicht so viel von mir. Ich danke euch für eure Geduld und hoffe, dass ihr